Von den Wohltaten. Zweites Buch, 1-10. 1. Lass uns nun, mein bester Liberalis, betrachten, was noch vom ersten Teile rückständig ist, wie die Wohltat gegeben werden soll, und ich glaube dazu einen Weg zu wissen, der am leichtesten zum Ziele führt. Man gebe so, wie man zu empfangen wünscht, vor allem mit Willen, schnell, ohne alle Bedenklichkeiten. Die Wohltat erwirbt keinen Dank, wenn sie lange an den Händen des Gebers hängen bleibt, wenn es den Anschein hat, als ließe man sie ungerne gehen und so, als ob man sie sich vom Herzen wegrisse. Tritt je ein Verzug ein, so vermeide man doch auf jegliche Weise, dass man nicht den Schein gebe, als hätte man sich erst besonnen. Wenn man Bedenklichkeit zeigt, ist's nicht viel anders, als ob man Nein sagte, und Herzen gewinnt man so nicht. Denn wenn das Erfreulichste bei einer Wohltat die Gesinnung des Gebers ist, so hat der, welcher gerade durch sein Zögern bei seinem Geben Mangel an gutem Willen an den Tag legt, nicht gegeben, sondern dem Zuge des Herzens zuwider zur unrechten Zeit zurückgehalten. Manche indessen macht nur ihre Unkeckheit freigebig. Am meisten Dank erwerben die Wohltaten, wenn sie rasch bei der Hand unerschwert entgegenkommend sind, wo nichts einen Aufenthalt macht als das Zartgefühl des Empfängers. Am schönsten ist's, zuvorzukommen dem Wunsche eines jeden, dem am nächsten kommt, ihm willfährig zu sein. Schöner ist's, bei der Hand zu sein, noch ehe man gebeten wird. Denn da einem rechtschaffenen Manne die Zunge stockt und das Gesicht überläuft, wenn er bitten soll, so verdoppelst du deine Gabe, wenn du ihm diese Qual ersparst. Wer erst auf Bitten bekam, hat schon bezahlen müssen. Denn, so dachten unsere tüchtigen Alten, nichts ist teurer bezahlt, als was man mit Bitten erkauft hat. Die Menschen würden mit ihren Wünschen mehr zurückhalten, wenn man sie vor aller Welt aussprechen müsste. So mag man auch die Götter, zu denen man doch ohne alle Verletzung des Ehrgefühls fleht, lieber im Stillen und bei sich selbst bitten. 2. Es ist ein hartes, lästiges, nur mit niedergeschlagenem Blicke auszusprechendes Wort. Ich bitte. Das muß man einem Freunde und einem jeglichen, den man sich durch zuvorkommendes Verdienst zum Freunde machen will, erleichtern. Mag man auch nicht zögern, doch kommt man zu spät mit der Wohltat, wenn man sie erst auf die Bitte hingibt. Darum muß man eines jeden Sinn erraten, und hat man ihn verstanden, ihn der so drückenden Notwendigkeit des Bittens überheben. Dann ist eine Wohltat erfreulich, und du darfst darauf rechnen, dass sie im Herzen leben wird, wenn sie entgegengekommen ist. Ist's nicht möglich, zuvorzukommen, so falle man dem Bittenden ins Wort, dass es nicht aussieht, als hätte man sich bitten lassen, sondern, sobald man im Klaren ist, sage man zu und beweise durch die Eile, dass man es hätte tun wollen, ehe man darum angegangen ward. Gleichwie bei Kranken eine Speise zur Gesundheit dienen kann, wenn sie zur erwünschten Zeit kommt und ein Trunk Wassers im rechten Augenblicke wie eine Arznei wirkt, so mag eine Wohltat auch unbedeutend und nichts Besonderes sein, wenn sie auf der Stelle da ist, wenn sie die nächste beste Stunde nicht entschlüpfen lässt, so gewinnt sie viel und wird werter als ein kostbares, aber zögerndes und lange bedachtes Geschenk. Wer etwas so bereitwillig tut, bei dem lässt sich nicht zweifeln, er tue es gerne. So tut er's mit Freuden und sein Inneres drückt sich in seiner Miene aus. 3. Bei manchen nimmt das Schweigen und das wortkarge Wesen, als ob sie ungeneigt und verdrossen wären, auch großen Wohltaten ihren Wert, wenn sie zusagen mit einer Miene, als sagten sie nein. Wie viel schöner ist's doch, zu der guten Tat auch ein gutes Wort hinzuzufügen und mit freundlicher und wohlwollender Rede, was man gewährt, gefällig zu machen. Mag der andere sich auch schon selbst Vorwürfe machen, daß er so schwer ans Bitten kam, so kannst du doch die freundschaftliche Klage dazu setzen. Ich bin dir böse, daß du, wenn du einen Wunsch hattest, nicht schon längst es mich wissen ließest, daß du so angelegentlich gebeten, daß du eine Mittelsperson dazu genommen hast. Indes bin ich froh, daß du meinen guten Willen erproben mochtest. In der Folge, wenn du einen Wunsch hast, so fordere nur, du hast das volle Recht dazu. Für diesmal soll deine Unart verziehen sein. So wirst du machen, daß ihm dein guter Wille lieber ist als das, was er zu bitten gekommen war, mag es sein, was es will. Dann ist die Tugend des Gebenden und seine Güte auf ihrer höchsten Stufe, wenn der andere beim Weggehen zu sich selbst sagen muß: Ein großer Gewinn ist mir heute geworden, daß ich den Mann so kennenlernte, ist mir lieber, als wenn mir zehnmal so viel auf einem andern Wege zugekommen wäre. Dieser seiner Gesinnung werde ich nimmermehr würdigen Dank erstatten können. 4. Es gibt aber so viele, die durch rauhe Worte und durch Vornehmtun ihre Wohltaten gehässig machen und sich eine Sprache und einen Übermut erlauben, daß man sich der Gewährung nicht freuen kann. Dann gibt es auch nach der Zusage noch allerhand Aufenthalt. Bitterer ist aber nichts, als wenn man noch um das bitten muß, was schon gewährt ward. Sogleich ins Werk setzen muß man die Wohltaten, denn es ist bei manchen schwieriger, sie zu bekommen, als gewährt zu erhalten. Da muß man bald einen bitten, daß er mahne, bald einen andern, daß er's richtig mache. So wird die eine Gabe abgenutzt, weil sie durch so viele Hände gehen muß. Daher bleibt dem, der zusagte, am wenigsten Dank, weil jeder, an den man sich nach ihm noch wenden muß, dem eigentlichen Geber etwas entzieht. Willst du daher, daß dankbar geschätzt werde, was du gewährst, so muß dir darum zu tun sein, daß deine Wohltaten unabgeschöpft, daß sie nach ihrem ganzen Gehalte denen zukommen, welchen sie zugesagt sind und, sozusagen, ohne allen Abzug. Niemand fange sie weg, niemand behalte sie bei sich. Bei dem, was du geben willst, kann kein anderer sich Dank erwerben, ohne dass du dabei verlierst. 5. Nichts ist so bitter, als lange in Ungewissheit schweben. Manche ertragen es gelassener, ihre Hoffnung geradezu abgeschnitten zu sehen, als herumgezogen zu werden. Gar viele aber haben den Fehler, ihre Versprechungen in unlöblichem Ehrgeize hinauszuschieben, um einen recht großen Schwarm von Bittenden vor sich zu haben. So sind die Diener der königlichen Gewalt, die ihre Lust daran haben, ihren Stolz hochprunken zu sehen, und meinen, sie haben weniger Einfluss, wenn sie nicht allen nacheinander viel und lange zeigen, was sie vermögen. Nie tun sie etwas sogleich, nie auf einmal. Ihre Kränkungen sind rasch, ihre Wohltaten zögernd. Darum halte es für eine große Wahrheit, was jener Komödiendichter sagt. Wie denn? Siehst du das nicht ein? Du nimmst so viel vom Dank weg, als du Aufschub machst. Daher jene Äußerungen, die von einer edlen Empfindlichkeit ausgepresst werden. Mache, wenn du etwas tun willst, und es liegt mir auch nicht alles daran, sage lieber einmal nein. Wenn man einem die Wohltat so entleidet hat durchs Warten, dass sie verhaßt wird, wie kann man da noch dankbar sein? So wie es die bitterste Grausamkeit ist, einen mit der Strafe lange herumzuziehen und dagegen eine Art von Barmherzigkeit, den Gnadenstoß schnell zu geben, weil die äußerste Qual auch ihr Ende mit sich bringt und die Zeit, bis es dazu kommt, der schwerste Teil der verhängten Todesstrafe ist, so ist ein Geschenk umso dankenswerter, je weniger lange es damit anstand. Wenn man in Sorgen schwebt, ist das Warten lästig, auch wenn man Gutes zu erwarten hat, und da Wohltaten meistens eine Abhülfe gegen irgendetwas bringen, so bricht man der Wohltat etwas ab, wenn man einen, den man sogleich aufs Klare bringen könnte, entweder länger gefoltert oder später erfreut werden lässt. Wer aus gutem Herzen gibt, eilt immer, und wer etwas gerne tut, dem ist es eigen, es bald zu tun. Wer langsam und von einem Tage zum andern zögernd eine Gefälligkeit erweiset, der tut es nicht von Herzen. So gehen bei ihm zwei wesentliche Dinge verloren, nämlich die Zeit und der Erweis eines freundlichen Willens. Sich langsam entschließen ist, wie wenn man nicht wollte. 6. Bei allen Dingen, mein Liberalis, ist es nicht unwesentlich, wie man etwas sagt oder tut. Viel fördert die Eile, viel mindert die Zögerung. So wie an Geschossen der nämliche Eisengehalt sein kann, aber ein mächtiger Unterschied, ob ihnen mit ausgestrecktem Arme ein Schwung gegeben wird oder ob sie von schlaffer Hand losgehen, so wie ein Schwert in jedem Falle verletzt und durchbohrt, aber viel darauf ankommt, mit welchem Drucke des Gelenkes der Hieb fällt, so kann's das Nämliche sein, was gegeben wird, aber es ist ein Unterschied, wie man gibt. Wie lieb, wie wert ist's, wenn der Geber sich dem Danke entzieht, wenn er, während er gibt, vergisst, dass er gab. einen hart anzulassen in dem Augenblicke, wo man ihm etwas gewährt, das ist Unsinn und heißt der verdienstlichen Handlung eine Schmach zum Geleite geben. Man muß also Wohltaten nicht verbittern und ihnen nicht etwas Betrübendes zusetzen. Hast du je dabei etwas zu bemerken, so wähle eine andere Zeit. 7. Fabius Verrucosus pflegte zu sagen, eine Wohltat von einem harten Menschen unfreundlich gegeben, sei ein steinhartes Brot, das anzunehmen dem hungernden Bedürfnis, aber zu essen bitter sei. Als der Kaiser Tiberius von dem gewesenen Prätor Nepos Marcus Aelius gebeten wurde, dass er sich seines Schuldenwesens annehmen möchte, so befahl er demselben, die Namen seiner Gläubiger anzugeben. Das heißt nicht schenken, sondern einen Gläubigerkonkurs anstellen. Als die Namen angegeben waren, schrieb er dem Nepos, er habe die Ausbezahlung des Geldes angeordnet. Und indem er eine schmachvolle Ermahnung beisetzte, machte er, dass jener zwar keine Schulden mehr hatte, aber auch keine Wohltat. Er befreite ihn von den Gläubigern, ohne ihn sich verbindlich zu machen. Etwas hat Tiberius freilich dabei gewonnen. Es war ihm wahrscheinlich darum zu tun, dass nicht noch mehrere ihn mit solchen Bitten überliefen. Und das war allerdings der geeignete Weg, die aufdringliche Begehrlichkeit der Leute in die Schranken des Ehrgefühls zurückzuweisen. Will man aber eine Wohltat geben, so muß man einen ganz andern Weg einschlagen. 8. Was man gibt, muß man auf jede Weise gefällig zu machen suchen, damit es desto willkommener sei. Jenes aber heißt nicht eine Wohltat geben, sondern bloßen Aufdecken. Und daß ich im Vorbeigehen auch von dieser Seite meine Ansicht ausspreche. Es gereicht auch dem Fürsten nicht zur Ehre, wenn er schenkt, um zu beschimpfen. Übrigens vermochte Tiberius doch auf diese Weise nicht dem zu entgehen, was er zu vermeiden suchte. Denn es fanden sich in der Folge doch einige, die das Nämliche baten. Diese alle wies er sodann an, im Senate ihre Schuldenverhältnisse auseinanderzusetzen, und in diesem Falle bewilligte er ihnen gewisse Summen. Das ist nicht Freigebigkeit, Vermögensuntersuchung ist's, ein unter die Arme greifen ist's und ein fürstlicher Beitrag. Wenn ich an etwas nicht ohne Erröten gedenken kann, das ist keine Wohltat. Da bin ich an den Richter gewiesen worden, um Gewährung zu erhalten, habe ich als ein Angeschuldigter da stehen müssen. 9. Darum lehren alle Philosophen, manche Wohltaten seien öffentlich zu geben, andere insgeheim, öffentlich die, welche zu erhalten rühmlich ist, wie Ehrengeschenke im Kriegsdienste, obrigkeitliche Würden und was sonst durchs Bekanntwerden an Wert gewinnt. Dagegen, was nicht angesehener und geehrter macht, sondern der Schwäche, der Dürftigkeit, der Verunehrung abhilft, ist im Stillen zu geben, dass es nur denen bekannt wird, die dadurch gewinnen. In gewissen Fällen muß es selbst der nicht merken, welcher unterstützt wird, so daß er's hat ohne zu wissen, von wem er's empfing. 10. Von Arcesilaus erzählt man, da er dachte, einem armen Freunde in der Stille helfen zu müssen, der seine Armut verbarg, der aber krank war und auch da nicht gestand, daß es ihm an den Kosten zu den notwendigen Bedürfnissen fehlte, schob er demselben ohne sein Wissen einen Beutel unter das Polster, damit der zu seinem Schaden schüchterne Mensch nicht sowohl empfinge als fände, was er bedurfte. Was ist's nun? Wird jener also nicht erfahren, von wem er's bekam? Fürs Erste soll er's nicht wissen, wenn dies gerade zur Wohltat gehört. Sodann kann ich schon dies und jenes sonst tun, manches ihm geben, wodurch er auch den Urheber jener Wohltat erkennen kann. Überhaupt aber mag es sein, daß er nicht weiß, er habe es bekommen, weiß ich doch, daß ich's gegeben habe. Das will nicht viel heißen, sagst du. Nicht viel freilich, wenn du zu wuchern gedenkst. Hast du aber das Geben im Auge, und zwar auf die Art, wie es dem Empfänger am meisten frommen möge, so wirst du eben geben und dich begnügen, dich selbst zum Zeugen zu haben. Sonst wäre auch nicht das Wohltun deine Lust, sondern dass man dich für einen Wohltäter ansehe. Sagst du, ich will, dass er's wisse, so ist dir's um einen Schuldner zu tun. Ich will aber durchaus, er soll's wissen. Wie? Wenn es ihm nützlicher, wenn es ihm ehrenvoller, wenn es ihm dankenswerter ist, es nicht zu wissen, wirst du dann deine Ansicht nicht ändern? Er soll's eben wissen, sagst du. Also wirst du einen Menschen nicht retten, wenn's finster ist. Ich verwehre es nicht, man darf, wenn es die Umstände gestatten, wohl Freude finden an der Gesinnung des Empfängers. Wenn er aber unterstützt werden muß und doch sein Ehrgefühl sich dagegen sträubt, wenn ihn das, was wir gewähren, beleidigt, falls es nicht verborgen gehalten wird, so gebe ich meine Wohltat doch nicht zu Protokoll. Warum nicht? Ich will ihm nicht die Anzeige machen, daß ich gegeben habe, denn es gehört zu den ersten und notwendigsten Grundsätzen, ich soll's niemand aufrücken, ja, nicht einmal daran erinnern. Das ist die Regel bei einer Wohltat unter Zweien. Der eine muß auf der Stelle vergessen, daß er sie gegeben, der andere nie, daß er sie empfangen. Häufige Erwähnung der Verdienste ist für das Gemüt verwundend und drückend.